Laut Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News führen die Streitkräfte der USA und Südkoreas vom 10. April an auf dem Meer vor Pohang im Bezirk Nordgyeongsang eine Übung für die Versorgung mit den Kriegsmaterialien im Notfall auf der koreanischen Halbinsel durch, wofür zweifach mehr Kontingente als gewöhnlich eingesetzt werden. An dieser bisher größten Übung nehmen die US-Truppen vom Festland der USA, der Insel Guam und von Japan und die südkoreanischen Streitkräfte. Bemerkenswert ist es dabei, dass die USA für diese Übung die Streikbrigade, eine schnelle Eingreifseinheit, eingesetzt haben.